feuchten Oberfläche gehe ich unter die Erde. Vor der Schlucht trennt sich das schwarze Schaf von seiner Herde. Ich hätte gerne Omas Hausgarten auf Techno-Beats gesungen, doch mein Rest an Ehre hat mich in den Untergrund gezwungen. Ich hab mein Leben lang versucht, mich dieser Welt anzupassen. Freiheit durch Diktatur, Frieden durch Waffen. Ihr verdreht die schönen Worte, verbietet die schönen Orte. Jeden Tag wird nur ein wenig, bis die sinnlos Menschen morden. Mein eigener Untergrund, gib mir das kleine Stück Wahrheit. Zieh die Welt durch Milchglas, auf der Suche nach Klarheit. Es ist für dich nicht zu verstehen, warum ich mich dir verstieße. Deine Attitüde ekelt mich, euch will dir nichts vermieten. Deine Kinder haben Fieber und du pflegst das Thermometer. Ungefragt und unverstanden wird das Opfer schnell zum Täter. Perversion in Babylon, für die Rechte aller Reichen. Ihr streckt eure Hand nach Gott, auf dem Turm gebaut aus Leichen. In den Gesetzen steht geschrieben, Freiheit und gleiches Recht für jeden. Auch wenn ich sag, das ist mein Leben, spür ich plötzlich eure Fähne. Gebt mir Pest und Cholera, aus dem Glück darf ich ja wählen. Freiheit bleibt fatale Illusion, kein Mensch kann mir noch mehr wegnehmen. Denn auf die Nabelschnur folgen gleich die Sklavenketten. Formt aus Vorurteilen und Vorbildern die nächste Phrasen dreschen. Die Mehrzahl fühlt sich verarscht, wenn Schieß von Gold und Huren sprechen. Der Rest wird nix, wenn reiche Kinder über Forscherstraßen rappen. Die Gesellschaft ist absurd, dass sie nur gibt, um sich zu spalten. Wir zerfleischen unsere Brüder, um den Luxus zu behalten. Ich flüchte zum Planetenkern, wenn die Herzen hier erkalten. Welch nur Wert und was ich schufte, bleibt doch alles noch beim Alten. Wenn ich sage Babylon, bin ich nicht ausgeschlossen. Euch von heute an zu graben, bin vielleicht morgen ausgebrochen. Rennt um euer Leben, wenn sie Massen unter euch bewegen. Hättet ihr nichts zu Füßen, müsste sich niemand erheben. Unter der Sonne, unter den Wolken, unter eurer Künstlichkeit bewegen sich Menschen, die nicht glauben, die Welt besteht aus Gerechtigkeit. Du kriegst und schluckst, steckst alles ein, tief geduckt im festen Glauben der Erfüllung, während du Stiefel putzt. Die Sklaventreiber brauchen schon langsam ihre Peitsche, wenn für die Kinder Gottes schon Brot und Spiele reichen. Sieh mich im Spiegel erbleichen, du kannst nix und nix erreichen. Ich vergrabe meine Träume, damit die Wölfe nichts erreichen. Ich folge den weit hinaus, das Meer, doch hab nie gelernt zu schwimmen. Oft bin ich schwach und lass mich ziehen, doch dann ruft wieder diese Stimme in mir drin, die mich Erleuchtung suchen lässt, wie sie dachte. Nur ich selbst kann mich führen und keine Menschen mit Stigmata. Dann seh ich, dass trotz allem Hass und der Misere jedem Scheiß, der hier passiert, zum noch wert ist zu leben. Ich lebe mein Leben, baue mir Panzer gegen all den Schutt. Die Welt da draußen kann mir nix in meinem eigenen Untergrund.